schönste Göttin, wie kennst du nicht mehr dein vormals halbes Leben? Hast du nicht dem Endymion in seiner sanften Ruhe? So manchen Zuckerkuss gegeben, bist du denn schönste nur von Liebesbanden frei, von Liebesbanden frei und folgest nur der Jäger.